Welche Kapsel sollen wir nehmen? Überlegte er dann. Sie sehen alle gleich schäbig aus. Rost zerfressen, verschlissen. Wie das Angebot auf einem tyrannischen Gebrauchtwagenmarkt. Was soll's? Ich nehme die erste, deren Name mit M beginnt. Er inspizierte die Namen der Kapseln, die jeweils am Bug angebracht waren. Die morbide Mücke. Na gut. Nicht sehr transzendental, aber irgendwie passend. Behaupteten doch einige Leute, einschließlich Mary, er hätte einen morbiden Charakterzug. Aber das stimmt nicht, dachte er. Ich mache nur gern sarkastische Bemerkungen, die natürlich meist missverstanden werden. Er sah auf seine Armbanduhr und stellte fest, dass er noch genügend Zeit hatte, der Verarbeitungsanlage für Zitrusprodukte einen Besuch abzustatten. Er aktivierte seine Halskette und rief Mary an. »Ich habe eine Kapsel ausgesucht«, informierte er sie. »Komm rüber, dann zeige ich sie dir.« »Bist du sicher, dass sie die richtige ist?« »Du weißt doch, dass du dich auf meine technischen Fähigkeiten voll und ganz verlassen kannst«, erwiderte Morley etwas gekränkt. »Ich habe das Triebwerk, den Steuermechanismus und sämtliche Versorgungssysteme überprüft. Es ist alles in Ordnung.« Er befestigte die letzte Dose an einer der Magnetklammern und schloss die Klappe des Laderaums. Seine Frau tauchte ein paar Minuten später auf, schlank, sonnengebräunt, in Hemdshorts und Sandalen. »Puh«, sagte sie und sah die morbide Mücke misstrauisch an. »Das Ding sieht mir etwas heruntergekommen aus. Aber wenn du sagst, es ist in Ordnung, wird's wohl so sein. Ich habe schon mit dem Einladen begonnen.« »Einladen? Wovon?« Er öffnete die Ladeklappe und zeigte ihr die 10 Marmeladedosen. Nach einer längeren Pause sagte Mary, »Oh Gott!« »Was ist?« »Du hast die Steuerung und den Antrieb überhaupt nicht überprüft. Dir ging es lediglich darum, so viel von dieser verdammten Marmelade zu hamstern, wie du nur konntest.« Sie knallte die Klappe wütend zu. »Manchmal denke ich, du bist völlig verrückt. Unser Leben hängt davon ab, dass diese Kapsel funktioniert. Angenommen, die Sauerstoffversorgung fällt aus oder das Heizungssystem oder der Rumpf ist undicht oder...« »Dann lass doch deinen Bruder das Ding begutachten«, unterbrach er sie. »Ihm vertraust du ja offenbar mehr als mir.« »Er ist beschäftigt, das weißt du ganz genau.« »Offensichtlich. Sonst wäre er natürlich hier, um uns eine Kapsel auszusuchen, er und nicht ich.« Seine Frau sah ihn zornig an. Es schien, als wollte sie ihm ins Gesicht springen. Dann plötzlich seufzte sie, halb belustigt, halb resignierend. »Das Komische ist, dass du so erstaunliches Glück hast. Ich meine, im Verhältnis zu deinen sonstigen Talenten. Höchstwahrscheinlich ist das wirklich die beste Kapsel. Aber nicht, weil du den Unterschied feststellen könntest, sondern weil du eben so verdammtes Glück hast.« »Nicht Glück. Urteilsfähigkeit.« »Pah, dass ich nicht lache. Du besitzt nicht die geringste Urteilsfähigkeit. Jedenfalls nicht in der üblichen Bedeutung des Wortes. Aber was soll's? Nehmen wir eben diese Kapsel und hoffen, dass dein Glück uns wie üblich vor einem Schlamassel bewahrt. Aber wie kannst du so leben, Seth?« Sie sah ihn mit großen Augen an. »Das ist nicht sehr fair mir gegenüber.« »Ich hab uns doch bis jetzt gut durchgebracht, oder?« »Du hast uns hier in diesem Kibbutz vertrocknen lassen, 8 lange Jahre.« »Und jetzt bringe ich uns fort von hier.« »Tja, vom Regen in die Traufe vermutlich. Was wissen wir denn schon über diesen neuen Job?« »Nicht mehr als Gossim. Und er weiß es nur, weil er sämtliche ein- und ausgehende Nachrichten liest, von uns allen.« »Er hat damals dein Gebet gelesen.« »Ich wollte es dir nicht sagen, weil ich wusste, es würde dich nur...« »Dieser Bastard!« Morley spürte heiße Wut in sich aufsteigen. Wut und zugleich Hilflosigkeit. »Es ist unmoralisch, die Gebete anderer Leute zu lesen. Er ist der Boss hier. Und meint, er muss sich um alles kümmern. Nun wenigstens das hat für uns bald ein Ende. Gott sei Dank. Komm schon, beruhige dich. Es nützt jetzt doch nichts mehr. Er hat's schon vor Jahren gelesen. Hat er etwas darüber gesagt? Hält er es für ein gutes Gebet?« »Fred Gossim würde so etwas nie aussprechen. Aber ich denke doch, dass es gut war. Immerhin hast du die Versetzung erreicht.« »Ja, ich glaube auch, es war gut. weil Gott nicht viele Gebete von Juden erhört. Das hat mit diesem Bund zu tun. Damals, in den Zeiten vor dem Erscheinen des Mittlers, als die Macht des Formenzerstörers so groß war und unsere Beziehungen zum Schöpfer darunter litten. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie du dich damals verhalten hättest. Du hättest dich bitter beklagt über alles, was der Schöpfer getan und gesagt hätte. Nein, ich wäre ein großer Dichter gewesen, wie David. Ach, ein kleiner Angestellter wärst du gewesen, so wie jetzt. Mit diesen Worten ließ sie ihn stehen und marschierte davon. In Morley wuchs das Gefühl der Hilflosigkeit, wurde ein würgender Druck in seiner Kehle. »Bleib hier«, rief er ihr nach, »oder ich fliege ohne dich.« Sie ging weiter, sah sich nicht um, antwortete nicht.